Mit dem Nieschen. Schoppelt über den Baumstumpf, schoppelt übers Feld, spitzt die langen Öhrchen und nuckelt weiter an den Möhrchen. Kommt der böse Jäger, läuft das Häschen weg. Fällt der erste Schnee, dann reckt's das Näschen keck. Sich übers Näschen und mümmelt an dem Klee. Es wackelt mit der Blume und nimmt Gebäck zum Tee. Da fällt ein Klavier auf das Näschen herunter. Pling, klatsch. Das Häschen lässt noch einen Hasenpups. Dort auf dem Waldweg sitzt ein kleines Häschen, nuckelt an der Röhre, wackelt mit dem Näschen. Dort auf dem Waldweg sitzt ein kleines Häschen, nuckelt an der Röhre, wackelt mit dem Näschen. Näschen, Näschen, Näschen.